verschiedene Kreise Südkoreas schätzen die unvergänglichen Verdienste des großen Genossen Kim Jong-il um den Parteiaufbau und die Wiedervereinigung des Vaterlandes hoch. Der Oppositionelle in Seoul, Ri Chul-jun, meinte, alle Jahrzehnte, wo Genosse Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas gearbeitet habe, seien große Zeit gewesen, die durch die unvergänglichen Verdienste in der Geschichte der Führung der Partei gekennzeichnet sei. Ein ständiger Vorschuss des Instituts für unsere Gesellschaft und weitere Südkoreaner verschiedener Kreise und Schichten unterstrichen, der Vorsitzende des Verteidigungskomitees Kim Jong-il habe mit herausragender Weisheit, festem Willen zur Landesvereinigung, außergewöhnlicher Führungskunst und großer Anziehungskraft dafür gesorgt, dass die gemeinsame Erklärung vom 15. Juni für die Lösung der Frage der Wiedervereinigung des Vaterlandes durch unsere Nation selbst und die Deklaration vom 4. Oktober als das Programm zu deren Verwirklichung angenommen worden seien. So habe er sich große Verdienste erworben, die in die Geschichte der Bewegung für die Wiedervereinigung des Landes besonders eingehen werden. Die Massenmedien in Südkorea würdigten in ihren Beiträgen den Vorsitzenden des Verteidigungskomitees Kim Jong-il als großen Politiker, Stern für die Wiedervereinigung und unvergleichlich hervorragenden Mann, den alle Landsleute hoch verehren sollen.